Sie verdienen wohl nicht jeden Tag Geld. Sonja schwieg, noch mehr betreten, und wieder schoss ihr das Blut ins Gesicht. Nein, flüsterte sie mit qualvoller Anstrengung. Mit Politschka wird es nicht anders kommen, sagte er plötzlich. Nein, nein, das darf nicht sein, nein, rief sie laut, vollkommen verzweifelt, als hätte man sie plötzlich mit einem Messer verletzt. Gott, Gott wird so was Schreckliches nicht zulassen. Bei anderen lässt er es doch auch zu. Nein, nein, Gott wird sie schützen, Gott selbst, wiederholte sie ganz außer sich. Aber vielleicht gibt es gar keinen Gott, antwortete Raskolnikow mit einem Anflug von Schadenfreude, lachte und blickte sie an. Sonjas Gesicht veränderte sich plötzlich erschreckend. Ein krampfartiges Zucken überlief es. Mit unsagbarem Vorwurf sah sie ihn an, wollte etwas sagen, konnte aber nichts hervorbringen und brach plötzlich in bittere Tränen aus. Die Hände vors Gesicht gepresst. Sie sagen, Katharina Iwanownas Verstand verwirre sich? Ihr eigener tut es ja auch, sagte er nach einigem Schweigen. Es vergingen wieder etwa 5 Minuten, während er schweigend auf und ab ging, ohne sie anzublicken. Schließlich trat er an sie heran. Seine Augen funkelten. Er fasste sie mit beiden Händen an den Schultern und sah in ihr weinendes Gesicht. Sein Blick war trocken, brennend, scharf. Seine Lippen bebten stark. Plötzlich bückte er sich schnell, kniete nieder und küsste ihren Fuß. Sonja fuhr entsetzt vor ihm zurück, wie vor einem Irrsinnigen. Und wirklich sah er ganz wie ein Irrsinniger aus. »Was tun Sie? Was tun Sie da? Vor mir?« murmelte sie erbleichend, und ihr Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen. Er stand sofort auf. »Ich habe mich nicht vor dir verneigt, sondern vor dem ganzen Leid der Menschen«, sagte er wie wild und ging weg zum Fenster. »Höre«, setzte er hinzu, als er nach einer Weile zu ihr zurückkam. »Ich habe vorhin zu einem bösen Menschen gesagt, dass er deinen kleinen Finger nicht wert sei und dass ich meiner Schwester heute eine Ehre damit erwiesen habe, dass ich sie neben dir sitzen ließ.«